Als sie das Tagebuch dieses Bürgermeisters in Händen hielt, hatte es sie angewidert, dass der deutsche Beamte, wie aus dem weiteren Verlauf des Tagebuchs hervorging, dann doch auf seinem Posten und in seinem Büro geblieben war, dem Städtchen weiterhin vorgestanden hatte, bis die Rote Armee einmarschierte und er in den Westen floh. Dennoch hatte sie seinen Satz niemals vergessen können. Heim wolle er, nur noch heim, hatte er gerufen wie ein Kind, das alles darum geben würde, nicht zu sehen, was es sieht. Aber gerade in diesem einen kurzen Moment, in dem er gleichsam die Hände vor sein Gesicht schlug, hatte sogar dieser pflichtbewusste deutsche Beamte gewusst, dass daheim niemals mehr Bayern, niemals mehr Nordseestrand oder Berlin heißen würde. Daheim hatte sich in die Zeit selbst verwandelt, die hinter ihm lag. Deutschland sich auf Nimmerwiedersehen in etwas Körperloses, in den verlorenen Geist, mit dem man all jene Schrecken weder wusste noch sich vorstellen musste. Heim. Warte nur, balde. Nachdem er durch eine kurze Verzweiflung hindurchgeschwommen war, hatte sich der deutsche Beamte ums Bleiben auf seinem Posten beworben. Jene aber, die vor ihrer eigenen Verwandlung ins Ungeheure aus der Heimat geflohen waren, wurden durch das, was sie von zu Hause erfuhren, nicht nur für die Jahre der Emigration, sondern, wie es ihr inzwischen scheint, auf immer ins Unbehauste gestoßen, unabhängig davon, ob sie zurückkehrten oder nicht. Ich will heim, nur heim, das hatte sie damals selbst oft gedacht und ihr Maschinengewehrfeuer vom Ural aus Wort für Wort auf die Heimat gerichtet. Aber ihr, der kein Land mehr, sondern die Menschheit die Heimat sein sollte, blieb der Zweifel für immer als Heimweh. Heute am Morgen haben sie und ihr Mann den langen Spaziergang gemacht, bis zum Wald hinauf, zu der Bank, in deren Holz schon vor Jahren ihr Sohn mit dem Taschenmesser die Initialen der Eltern geschnitzt hat. Die vier Buchstaben sind längst grau. Auf dieser Bank ruhen sie sich immer einen Moment lang aus, bevor sie umkehren. Sie sitzen und schauen, folgen dem zum See hin sanft abfallenden Hügel mit dem Blick, sehen, wie der Wind das Kornfeld bewegt, sehen dahinter die weite Fläche des Sees wie aus Blei, sehen aus dieser Ferne nicht, wie derselbe Wind das Wasser bewegt, sehen auch das Haus zwischen Hügel und See nicht. Das steht, von hier aus gesehen, im Schatten des Schäferbergs. Sie blicken zu Boden, aufs Nahe, vor ihre Füße hin, wo der Regen von gestern den Sand in kleine Rinnsale gepresst hat, sehen Feuersteine und Kiesel aus Quarz oder Granit. Dann stehen sie wieder auf. Sie hakt sich bei ihrem Mann ein. Die beiden wenden ihre Schritte hangabwärts zurück zum Haus, wo er heute die Anglerhocker, von denen die rote Farbe schon abblättert, grün anstreichen will, während sie oben im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzen wird, um die Erinnerungen an ihr Leben aufzuschreiben. Noch nicht einmal auf der Welt war dieser Arzt, als sie nach Deutschland zurückkehrte. Nach Japan ist er mit der einen oder anderen Regierungsdelegation gereist, nach Ägypten, nach Kuba. Ich kehre heim. Unten in der Küche klirrt die Köchin mit dem Geschirr. Der Gärtner sitzt auf der Schwelle zu seinem Zimmer. Auf der Wiese bespritzen sich ihre Enkelin und der Nachbarjunge mit Wasser. Die Schwiegertochter sonnt sich auf dem Steg. Die Besucherin liegt im Liegestuhl, der Sohn mäht Rasen, der Mann streicht die Anglerhocker grün an. Manches, woran sie sich erinnert, schreibt sie nicht. Sie schreibt nicht, dass sie Nein sagte, als nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion eine deutsche Genossin, deren Mann eben verhaftet worden war, mit ihrem kleinen Kind zu ihr kam und um ein Versteck bat. Nein sagte, weil ihre eigene Aufenthaltsgenehmigung schon abgelaufen war und auch sie selbst nur noch ungesehen ihr Moskauer Quartier betreten oder verlassen durfte. Sie schreibt nicht, dass das Manuskript ihrer Radiosendung über den Arbeitsalltag des deutschen Beamten von den sowjetischen Genossen korrigiert wurde. Gestrichen wurde die Episode mit den Juden. Das greife nicht bei den deutschen Soldaten, hatte es geheißen. Schade der Sache womöglich, sei in diesem Zusammenhang nicht von Belang. Sie, die nicht wegen ihrer jüdischen Mutter emigriert war, sondern als Kommunistin, hatte ohne zu widersprechen diesen Teil ihres Berichts gestrichen.